Ja, ja, genau das ist es. Ja, genau das ist es, Schätzchen, ja. Das ist der Bruch, der Bruch. Ein Edelcoach im blauen Edelpoloshirt vor einer völlig versifften, heruntergekommenen blauen Schiffswand oder einer Werkshalle in irgendeinem Kibbutz in der Vorstadt von Tel Aviv. Genial, Silke. Du hast mal wieder genau das Motiv getroffen. Der geschniegelte Premium-Coach mit der Schweizer Uhr vor der mediterranen, völlig verschrappten Schmuddelwand. Genial, Silke. Ich sehe das Motiv auf der Titelseite von der Foto, verstehst du? Der Shot wird dich berühmt machen. Das ist der Ritterschlag in der Branche. Du hast es mal wieder geschafft. Das ist der Bruch, der den ich gesucht habe, Silke Schätzchen. Pump's aus, das Ding ist gekauft. Stefan, du warst großartig.